Ja, ich finde es auch immer, wenn die Kinder schon rein, auch wenn Kinder raus sind, so 10 Stunden, dann denkt man, die kommen alle von der Grundschule ja. Und dann schnell vorbei auf dem Hausweg noch schnell das Brötchen abholen. Finde ich persönlich dann auch. Finde ich schön. Also mein Brot würde ich dann auch, ich würde sagen, nee, wenn ich da einkaufe, dann kannst du ja dein Brötchen machen, aber nicht, dass aber du nicht einfach nur das Brötchen. Ja. Tschüss. Hallo. Ja. Yes.